Hagar, einer Sklavin, begegnet Gott. Mir ist jetzt bewusst, dass das höchstwahrscheinlich nicht die erste Predigt ist, die ihr in diesem Jahr hört, denn das ist ja die Jahreslosung. Und ich hoffe, dass du dich jetzt nicht so fühlst, wie täglich grüßt das Murmeltier und sagst, oh nee, ui, oh, nee, jetzt nicht aufs Mikro hauen. Na, da muss ich erst noch was trinken auf den. Ich bin eigentlich auch nicht so der, ich bin nicht so der Liturgietyp, also ich kann damit wenig anfangen und Jahreslosung hat mich bis jetzt noch nie so berührt. Und bei dieser Geschichte hat mich aber etwas gepackt, was mich sehr begeistert hat, ganz unerwartet, und dachte ich, das möchte ich gerne mit euch teilen. Und ich hoffe nicht, dass es einfach nur eine Wiederholung wird. Genau. Das Erste, was mich gepackt hat, dass ich merke, ich sehe eine sehr hohe Übereinstimmung im Leben von Hagar mit unseren Freunden, die ja ein sehr schlechtes Leben haben oder sehr viele Herausforderungen haben. Hagar war eine Sklavin und dadurch ist ja bei uns total fremd das Konzept von Sklaven, Gott sei Dank, wenn es das auch weltweit noch viel gibt. Sklavin bedeutet einfach die Lizenz zu einem schlechten Leben. Ja, es ist quasi willkommen, es kann nichts Gutes mehr passieren in deinem Leben. Du hast einfach dein Leben versaut. Es gibt ein paar andere, die haben Glück. Und was mir jetzt zu Anfang so angesprochen ist, dass wir Christen ja manchmal, und ich auch, sehr so nach dem Motto, es passiert etwas Schlechtes und wir fragen immer, wer ist schuld, ne? Und wir wissen ja, dass wir alle schuldig sind vor Gott. Und dann der Trend ist so, es muss ja irgendwo musst du ja schuld sein. Und meistens, sage ich mal, stimmt das auch irgendwie, dass wir uns ehrlich an die Nase fassen sollen, ja, ich habe auch irgendwie Mist gebaut. Aber es stimmt eben nicht immer. Was kann Hagar dafür, dass sie Sklavin ist? Nichts. Das ist eine unverschuldete Situation, die ist sie reingekommen, die hat nicht gesagt, als sie kleines Mädchen, mal wenn ich groß bin, werde ich Sklavin. Wir wissen auch nicht, wie sie Sklavin geworden ist, nur dass sie eine ägyptische Sklavin wird. Das heißt, Abraham war in Ägypten und wir wissen aus der Geschichte, steht in der Bibel, dass er irgendwann mal viele Sklaven geschenkt bekommen hat, so als Dank, wie wir, keine Ahnung, uns Blumen schenken, ne? Jetzt war sie also eine Ausländerin bei Abraham, jetzt ist sie im Ausland, sie muss eine neue Sprache lernen, der hat auch noch irgendwie komischen anderen Gott als ihre Götter in Ägypten und man merkt dieses arme Ding, höchstwahrscheinlich eine junge Frau, komplett aus ihrem sozialen Umfeld rausgerissen und was hat sie denn, sie hat überhaupt keine Schuld an ihrer blöden Situation. Und ich glaube, das ist manchmal, dafür brauchen wir Weisheit. Wir haben manchmal zu einfache Schubladenantworten. Manchmal muss ich erkennen, ob Schuld vorliegt oder nicht. Und es bringt nichts, wenn Hagar sich jetzt zermartert und sagt, was habe ich falsch gemacht? War ich zur falschen Zeit in der Wüste Blumen pflücken? Und dann kamen die Sklavenhändler, die mich eingesackt haben, wie so ein Wildtier. Oder waren ihre Eltern schon Sklaven, dann wirst du ja geboren. Das ist wie, wenn du Hasen hast und wenn die geboren Kinder kriegen, sind das halt deine Hasen. So brutal war das. Was kann sie denn dafür? Sie ist also wahnsinnig schlecht ins Leben gestartet und die Lösung für ihr Problem ist nicht, dass sie jetzt sich durchforstet und zermartert, was habe ich falsch gemacht? Und bei unseren Leuten ist das auch so, wenn du prekär aufwächst, wenn du das, was wir als Familie kennen, nicht vorhanden ist, wenn viel Leid, wenn Gewalt schon zu deinen jüngsten Kindheitstagen gehört, wenn vielleicht noch Alkohol und Drogen im Spiel sind im Haushalt, bei uns auch ganz viel Missbrauch in allen Formen. Das ist wirklich, wenn du die Biografien unserer Menschen kennst, dann verstehst du und kannst du eigentlich nicht mehr sagen, ja, was hast du, was ist deine Verantwortung, dass du in so eine Familie reingeboren wurdest? Was kannst du dafür? Aber ich habe festgestellt, wenn ich euch jetzt so angucke, denke ich mir, na, wird ja langweilig für euch. Ihr habt ja nie keine Probleme und euch geht's gut. Ich habe festgestellt, uns geht das manchmal auch so. Die Lebenserfahrung zeigt, nicht jeder von euch wird gut ins Leben gestartet sein. Selbst wenn man in eine christliche Familie reingeboren wird, heißt das nicht automatisch, dass das der Himmel auf Erden ist. Manchmal startet man auch wirklich schlecht. Manchmal ist es vielleicht nicht so dramatisch, manchmal ist es auch dramatisch, gibt es schlimmste Erfahrungen, die man machen kann, schon in jungen Jahren. Manchmal sind es auch vielleicht dieser eine Satz, wie ich letztens gehört, sowas macht mich wütend. In der Gemeinde, dass eine ältere Dame zu einem jungen Mädchen sagt, du bist aber dick geworden. Und das Verrückte ist, dass manchmal so ein Einsatz etwas auslösen kann, das dich dein Leben lang prägt und du dich nicht mehr annehmen kannst und es tatsächlich bis zu Magersüchten oder anderen Sachen passieren kann. Ist ja verrückt. Manchmal sagen Leute dumme Sachen zu mir und das geht mir hier rein und raus. Kennt ihr das? Aber manchmal sagen Leute was zu mir, ohne dass ich das erwarte, berührt mich das plötzlich ganz tief. Ich weiß noch, dass einmal mein Ausbildungsmeister was Negatives über mich, über meine Arbeit gesagt hat. Und es hat mich irgendwie plötzlich ganz tief getroffen. Und so gibt es solche Sätze, die wir uns sagen können und die vielleicht auch man aufwächst und die Eltern so nach dem Motto sagen, hier musst halt dich durchkämpfen, zeig keine Emotionen, keine Gefühle. Das sind manchmal Prägungen, die du dein Leben lang mitnimmst, die seine Vor- und Nachteile haben. Was kannst du dafür, dass du so geprägt wurdest? Und bei Hagar ist es ja das Fiese, es geht, sie startet schlecht ins Leben und es wird nicht besser. Das heißt, sie ist jetzt Sklavin, das ist schon schlecht genug. Sie ist im Ausland unter Fremden, fremde Sprache. Und sie hat eine Chefin, die war zu Anfang ganz okay und dann kommt sie auf dieses blöde Ding mit diesem, heute würden wir sagen, dieses Leihmutter-Ding. Ne? Sie kann keine Kinder kriegen, hört sich für uns ein bisschen abgespaced an, aber das ist ja bei uns tatsächlich, kann man das ja auch machen. Ich kann keine Kinder kriegen, ich kann mir eine Leihmutter suchen und die trägt jetzt mein Kind aus. Damals war das rechtlich total abgedeckt, das war ihre Sklavin, dann war das ihr Kind. Das war also gar nichts so Schlimmes, nur für Hagar, da bin ich mir sicher, war das nicht ihr Kindheitswunsch, dass sie sagt, so stelle ich mir nachher meine Familie vor. Das ist meine Vorstellung von meiner Familie, meinem Mann, einen fremden Mann zu haben. Also man kann sich erahnen, dass du dann denkst, du liebes, armes Mädel, was soll bitte schön aus deinem Leben noch Gutes werden? Und als Krönung wird sie dann noch systematisch gemobbt, weil plötzlich Neid mit ihrer Chefin in den Weg kommt. Also das heißt, sie ist schlecht gestartet und das Leben scheint es einfach nur hart mit ihr zu malen. Dass dieses Mädel nicht verzweifelt, ist eigentlich ein Wunder. Und auch bei uns ist es ja so, man kann ja vielleicht auch gut ins Leben starten und dann gibt es alleine diesen Faktor Krankheit. Ja, und wenn du natürlich rauchst wie ein Schlot und dann irgendwas mit der Lunge kriegst, dann kann man sich schon mal fragen, ob es nicht auch eine Verantwortung meinerseits gibt an meinem gesundheitlichen Problem. Aber ganz oft treffen uns doch gesundheitliche Probleme einfach aus dem heiteren Himmel. Unfall, Unglücke, Verluste. Das Leben ist hart und es ist auch hart zu uns, auch wenn wir in die freie evangelische Gemeinde gehen. Auch wir leben höchstwahrscheinlich, ich lebe nicht mal weit aus dem Fenster, nicht jeder von euch lebt seinen Traum in der Familie. Erinner dich mal, als du noch Teenie warst. Wie hast du dir Familie vorgestellt? Wie hast du gesagt, wie wird das einmal, wenn ich heirate und wenn ich Kinder habe? Manchmal ist die Realität doch ein bisschen brutal anders. Es funktioniert nicht, also das Kinder sind schon da, aber Kinder sind nun mal Kinder, die haben ihren eigenen Kopf. Man hatte sich vielleicht gewünscht, eine bessere Beziehung zu haben oder hat gedacht, wir kriegen das bestimmt besser hin in unserer Ehe oder Ehen sind gescheitert. Das sind ja nicht Dinge, wo ich sage mal, die ich mir mal früher gedacht habe, boah, wenn ich groß bin, läuft das so. Das Leben ist hart, es ist auch hart zu uns. Und manchmal kann man an diesem Punkt kriegen, ja, wie soll mein Leben weitergehen? Gibt es noch irgendwie ein Happy End? Oder verliere ich vielleicht sogar die Hoffnung und sage, das ist jetzt so verzackt und da ist es so viel schiefgelaufen oder dass man ja die Hoffnung verlieren kann. Und Hagar kommt an diesen Punkt, an dem sie sagt, so jetzt, ich halte es nicht aus, ich fliehe. Ich versuche, aus der Situation zu fliehen. Das ist, glaube ich, ein sehr bekanntes Muster. Vielleicht hast du das auch schon mal versucht, irgendwie die Situation, unter der du leidest, zu entfliehen, rauszukommen. Und sie geht in die Wüste und dann passiert etwas total Menschliches, was leider auch bei uns sehr oft passiert im Patchwork Center. In der Not, in der Panik machen wir Menschen bekloppte Entscheidungen, die die Situation noch verschlimmern. Vielleicht ist dir das auch schon mal aufgefallen. Also ich denke, wenn du Eltern bist und erwachsene Kinder hast, dann geht dir das manchmal vielleicht so, ne? Und dass du die Hände über den Kopf zuschlägst, warum macht sie das? Oder Teenies, ne? Es ist irgendwie so, als Außenstehender willst du alles Mögliche tun, du siehst, wie vielleicht auch Freunde oder Bekannte in Notsituationen sich entscheiden. Bei anderen sieht man das immer einfacher und sagt, das ist doch unglaublich, was soll aus dieser Entscheidung jetzt Besseres rauskommen? Jetzt flieht sie hochschwanger in die Wüste. Da willst du fragen, ja und? Was wird denn jetzt besser? Also als Sklave fliehen ist die Zukunftsaussicht wie ein Gefangener, der aus dem Gefängnis ausbricht. Du musst dein Leben lang bist du auf der Flucht. Die einzigste, entweder fliehst du dein Leben lang oder du wirst irgendwann eingefangen. Das war beim Sklaven auch so, nur dass die Konsequenzen teilweise drastisch waren, bis hin zum Tod. Und in der Wüste, hochschwanger, ist die Überlebenschance nicht sehr hoch. Was wird jetzt besser? Ich kann sie verstehen, will da auch gar keine Vorwürfe machen, nur das ist so typisch, ne? Und manchmal vielleicht gilt dir das auch so, dass du sagst, in der Krise habe ich eine falsche Entscheidung getroffen und mit der muss ich heute leben. Nicht alle Entscheidungen sind wieder umkehrbar. Wo ich heute sagen würde, ich hätte mir gewünscht, ich hätte das anders gemacht. Und jetzt muss sie damit leben. Und jetzt passiert eben das, die Wende, dass dieser wunderbare Satz kommt, in der Wüste, während sie ihr Leben lang erlebt hat, dass wenn es einen Gott gibt, er auf jeden Fall kein Interesse hat an ihr. Und ich glaube, hättest du ihr vorher etwas von einem Gott erzählt und gesagt, dass er uns lieb hat und dass er uns sieht und dass er Interesse an uns, ich glaube, sie hätte weit aufgelacht und gesagt, das ist doch der größte Schwachsinn auf der Welt. Schau mal mein Leben an. Was soll das für ein Gott sein? Für Abraham und Sarah war das ja ein guter Gott, ne? Die waren wohlhabend, reich, sexy, sage ich mal. Gut, mit 80 weiß ich nicht mehr, aber irgendwie für ihr das Leben schien so bei ihr total toll zu sein. Ich sage, es ist toll, dass ihr so einen guten Gott habt, aber für mich als Sklavin. Und ich kenne das auch manchmal, dass man in Krisen wirklich den Eindruck haben, was ist denn jetzt eigentlich Gott? Siehst du mich eigentlich noch? Interessiert dich das gerade, was mich beschäftigt? Und hat man manchmal in der Gemeinde den Eindruck, dann gibt es so 2, 3 Leute, die können jeden Tag ein Wunder erzählen und du sitzt daneben und sagst, ja, ich will ja nicht neidisch werden. Aber so ein kleines Hilfsangebot von Gott wäre auch nicht schlecht in meiner Situation. Ich will mich dann immer mitfreuen mit den anderen, das ist aber manchmal gar nicht so einfach. Sagen wir natürlich als Christen nicht, weil wir das ja nicht dürfen, so, ne? Aber ich glaube, ihr versteht schon manchmal, wie man sich fühlen kann, ne? Das ist so fies. Gott scheint jedem zu helfen, nur nicht dir. Und dann ist das schon mal eine berechtigte Frage. Stimmt was mit dir nicht? Jetzt wieder die Schuldfrage. Musst du jetzt dein Leben umkrempeln und durchforsten und durchsuchen? Das kann manchmal richtig sein, ja. Aber es ist nicht immer die Antwort auf alles. Und jetzt, und das zeichnet eben unseren Gott aus, heißt es, der Engel sucht sie in der Wüste. Sie hat nicht Gott gesucht. Sie hat versucht, ihr Leben irgendwie so in den Griff zu kriegen. Aber wir haben einen Gott, der uns sucht, wenn wir vielleicht schon aufgegeben haben. Wenn wir resigniert haben. Man kann auch als Christ resignieren und sagen, gut, ich gehe hier noch hin, aber so Großes erwarte ich nicht mehr. Oder muss es selber an die Hand nehmen. Oder meine Hilfe suche ich woanders. Man kann einfach so ein bisschen resignieren und sagen, ich habe akzeptiert, mich sieht er also nicht. Ich muss mich alleine durchwurschteln. Aber wir haben einen Gott, der uns immer wieder nachgeht und der uns sucht. Und er spricht sie an und sagt, und jetzt kommt ja das Zweite. So ein kleiner Satz, wo du sagst, wie Wahnsinn ist das, was für eine Offenbarung. Er redet jetzt ja mit der Sklave und sagt, Hagar, erstmal, er redet sie persönlich an. Ich kenne gar nicht alle eure Namen außer Heinrich, sonst wird's, glaube ich, jetzt dünn hier, ne? Und Gott spricht dich persönlich an, er kennt dich, er kennt ihre Biografie und sagt, du bist doch die Sklavin von Sarah. In diesem einen Satz sagt Gott, ich kenne dein gesamtes Leben und ich bin tatsächlich ein Gott, der an dich interessiert bin. Ich war nie weg. Ich kann dir deine Biografie vielleicht besser runtererzählen, als du das aus dem Stand kannst. Und dann, was machst du denn hier? Was machst du denn in der Wüste? Und dann ist etwas, das ist ein Tipp, den wir unseren Leuten auch immer geben. Und ich glaube, dass er richtig ist. Was erwartet jetzt Gott in dieser Situation? Das ist, glaube ich, wenn wir, ich bin ja auch schon seitdem ich 7 bin Christ, haben wir manchmal verlernt, weil wir ja so wissen mittlerweile, ich darf dies und ich darf das nicht. Aber Gott erwartet jetzt einfach nur eine Sache. Er erwartet nicht, dass du jetzt fromm irgendwas runterspielst, deine frommen Antworten gibst, dein frommes Selbstdarstellung oder Außendarstellung aufrecht. Er erwartet einfach, dass du sagst, jetzt sag mal ganz ehrlich, leg mal auf den Tisch, was ist los? Und wenn du gerade sauer auf Gott bist, dann würde er sich freuen, wenn du sagst, ich bin gerade tierisch stinkig sauer auf dich und ich verstehe dich nicht und es geht mir echt. Und dann kannst du irgendeinen Körperteil nennen, je nachdem. Ich möchte jetzt hier nicht aussprechen, ne? Ehrlich. Ehrlichkeit. Ich glaube, Ehrlichkeit ist der Schlüssel. Gott möchte nicht, dass wir ihm was vorspielen. Wir dürfen mit unserem Wut, mit unserem Frust, natürlich auch mit unseren Freuden zu ihm kommen. Und natürlich die ganzen Psalmen knallen die Leute manchmal Gott was an den Kopf, wo du denkst, du liebe Güte. Manchmal haben wir das ein bisschen verlernt. Ne? Ich darf nicht neidisch sein, also tue ich so, als wäre ich es nicht. Aber ehrlich wäre zu Gott sagen, ich bin total neidisch auf sie, weil die hat immer so tolle Gebetserhörungen und ich nicht. Das ist der erste Schritt, anstatt mir und anderen vorzuspielen, dass ich sowas nicht kenne. Und ich bin total frustriert, weil Gott hilft immer ihm, aber mir nicht. Und Hagar wagt es ehrlich zu sein, sagt ganz ehrlich, ich bin abgehauen. Ich bin nicht Blumenpflücken gewesen, ich will auch nicht zurückkommen. Sie sagt ganz ehrlich, so ist es. Ihr versucht das jetzt nicht schön zu reden. Und dann kommt es, da sagt der Engel, geh zu deinen Herren zurück und ordne dich hier unter. Wir haben diese Geschichte ja auch geteilt mit unseren Freunden. Das war natürlich der Satz, wo manche nicht überweggekommen sind. Was das denn für ein Gott ist, der dieses arme Ding in diese Situation zurückschickt. Ich möchte erstmal sagen, was mich an diesem Satz ermutigt. Ich finde ihn so realistisch. Also wenn das jetzt so weiterging und Gott sagt, ja, bieg noch 3 Dünen weiter und dann kommt dein Traumpilz und ihr auf dem rosa Einhorn kommst du in deinen super Palast, dann würde ich sagen, schön für Hagar, aber ich erlebe das leider anders, oder? Erlebte jede Krise löst sich ja nicht so auf. Manchmal muss ich in diese, ich sag's mal ehrlich, ja, Entschuldigung, in diese beschissene Krise zurück. Das ist genau das, was ich oft erlebe. Dass Gott nicht alle meine Probleme in Luft auflöst. Dass ich nicht alles wegbeten kann. Dass ich manchmal mit meiner Krankheit leben kann, mit meinen Schicksalsschlägen leben muss. Dass ich nicht alles in rosa-rot auflöst. Und ich finde das erstmal so realistisch. Die erlebt genau dasselbe wie ich. Interessant, am Ende wird sie begeistert sein. Das wollte ich dann auch unseren Freunden beibringen. Natürlich kannst du dich jetzt an diesem einen Detail aufhängen und kannst dich auch ärgern, dass Gott dich vielleicht wieder zurück in deine Situation schickt. Und nur weil wir heute die Predigt gehört haben, wird deine Ehe vielleicht nicht plötzlich die Traumehe sein. Ich kenne einige Menschen, die leiden an ihrem Ehepartner, aber die trotzdem treu sind. Und vielleicht wird das Leben lang so weitergehen. Oder an was du auch immer leidest, das weiß ich nicht. Und das, aber sie ist nachher begeistert und da können wir was von lernen. Die ist vollkommen euphorisch, das ist, obwohl diese komische Ansage da ist zu Anfang. Weil was Gott jetzt sagt, du wirst viele Nachkommen haben. Gott gibt ihr in ihrer Situation für sie persönlich eine Verheißung, ein Versprechen. Und ich möchte dich mal fragen, was ist das Bibelwort, was dich vielleicht schon dein Leben lang begleitet? Ich stelle fest, dass viele so ein Wort haben, wo sie sagen, wenn es wirklich schlimm auf schlimm ist, da habe ich dieses eine Wort. Oder vielleicht auch die 2 oder 3, die immer wieder in meinem Leben auftauchen an Krisen. hast du so ein Wort, ein Versprechen, wo Gott einen Bibelvers hat, wo du sagst, das berührt mich. Kann sein, dass das mich nicht berührt, dein Wort. Das ist auch, ja, ein netter Vers. Aber für dich ist das eben ein Vers, der den Unterschied macht. Und erinnere dich wieder, immer wieder an deine Versprechen, die Gott dir gegeben hat. Das muss nicht mich ermutigen. Das ist auch okay, wenn ich sage, ja, nett. Aber es ermutigt dich. Und ich habe Worte, die werden vielleicht dich nicht ermutigen. Weil es sind meine Worte, an die ich mich festhalte, wenn ich Hilfe brauche. Gott gibt ihr ein Versprechen. Und sagt ihr eben, es wird am Ende gut werden. Dein Sohn wird ein gewaltiger Mensch werden. Also es wird gut werden, auch wenn es jetzt gerade in deiner Situation noch nicht erlebbar ist. Wir haben ein Happy End. Wir haben das Happy End auf unser Leben gebucht. Manchmal dürfen wir das in diesem Leben schon erleben, aber immer nach unserem Tod. Das Happy End ist gebucht. Wir haben auch ein Versprechen, dass dein Leben gut enden wird. Dass du alles, was du in diesem Leben vielleicht auch vermissen musst, haben wirst. Deine kühnsten Träume werden im Himmel Erfüllung gehen. All das, worunter du hier leidest und was du vermisst, wir haben ein Happy End. Wir müssen uns nicht mit Gedeih und Derb hier an dieses Leben klammern und sagen, wenn ich aus diesem Leben nicht alles raushol, dann ist mein Leben im Eimer. Das ist, glaube ich, unser großer Bonus zu vielen anderen, die das nicht haben. Die krampfhaft versuchen, alles aus diesem Leben rauszuholen. Und spätestens, wenn die Gesundheit nicht mitspielt, hast du einfach ein sinnloses Leben. Ist doch gut, dass es nicht bei uns so ist. Ich wünsche euch alle Gesundheit, ich auch. Ich bin über 40, ich merke, das wird nicht besser. Ne? Ich weiß, manche von euch lachen jetzt, aber es ist wirklich so. Ich kann nicht mehr Sport wie mit 20 machen. Ich leide auch darunter. Ne? Das ist wirklich tatsächlich ein... Ne? Ja. Aber was wäre das für eine Perspektive, wenn ich sage, ja, jetzt geht's abwärts und ich muss jetzt noch das Rest aus den hoffentlich 40 Jahren rausholen. Ich glaube, das würde mich echt stressen. Und jetzt passiert es, warum ist dieses Mädel jetzt so begeistert von Gott? Warum flippt die fast aus? Für sie kommt jetzt, ist eben durch diese Begegnung, da ist ein Gott, der geht mir nach. Er kennt mich und meine Biografie schon immer. Er gibt mir Versprechen für meine Situation. Er verspricht auch, dass ich eine gute Zukunft habe. Und sie merkt zum ersten Mal, dass sie, Hagar, dieses Mädel aus Ägypten, einen Gott hat, der sie sieht. Und sehen heißt ja nicht, dass er sie anglotzt, sondern dass er sagt, ich kenne dich, ich bin interessiert an dich. Und der Unterschied ist jetzt, dass du in diese schwierige Situation mit mir an der Seite zurückgehst. Das war der Unterschied. Dass ich zum ersten Mal, ich muss das gar nicht alleine durchstehen, sondern Gott ist an meiner Seite. Und sie das vollkommen begeistert, dass es einen Gott gibt, der sie sieht, der sie bei sie ist. Und das ändert sie, übrigens auch sie. Weil als sie schwanger war, hat sie ja angefangen zu stänkern, ne? So sehr, dass Sarah irgendwann gesagt hat, jetzt reicht's mir aber mit diesem aufmüpfigen Mädel. Die hatte zum ersten Mal Hoffnung und sagt, vielleicht kriege ich ja den ab. Und dann bin ich, der kann ich ihm ja den Mann wegnehmen und dann bin ich reich. Ne? Der war ja ein reicher Typ, so Millionär würden wir heute sagen. Als sie zurückgeht mit Gott an der Seite, hat sich Hagar geändert. Nicht die Sarah und nicht der Abraham. Und sie hat nie wieder angefangen zu stänkern. Ist interessant, ne? Gott hat sie verändert, nicht die Situation. Und ich weiß, also ich wünsche mir das auch immer sehr, dass Gott meine Situation verändert. Aber es ist nun mal leider, ich würde euch gerne auch was anderes erzählen, aber realistisch gesehen ist es nicht immer so. Aber es gibt noch auch eine Perspektive. Jahre später wird sie wieder in die Wüste geschickt. Und wieder kommt ein Engel zu ihr, aber nicht mehr, um sie einzufangen, sondern jetzt ist die Zeit. Jetzt ist die Zeit zu gehen. Es ist nicht ihr Leben lang so geblieben. Manchmal ist es auch bei uns so, dass sich auch in diesem Leben noch was verändern wird, aber nicht jetzt und nicht morgen. Aber in ihrem Leben gab es einen Punkt, wo Gott sagt, jetzt ist die Zeit zu gehen. Jetzt ändere ich auch deine Situation. Und wir haben so einen Gott an unserer Seite. Dass egal, was passieren wird, Gutes oder Schlechtes, wir haben einen Gott an unserer Seite und du musst die Situation nicht alleine meistern. Und ich persönlich bin total dankbar, ich weiß gar nicht, wie andere Menschen das hinkriegen, sagen, was, ich will auch gar nicht mein Leben alleine meistern und ich bin total froh, dass ich alles auch Gott hinknallen kann, meine Ängste, meine Panik, all das, was mir manchmal Angst macht. Ich habe jemanden an meiner Seite, der stark ist, der alles ändern kann zu jeder Zeit, der mich komplett in seinen Händen hält und der bei mir ist. Und ich hoffe, dass euch das ein bisschen ermutigt und ein bisschen von dieser Freude und Begeisterung von Hagar auch überschwappen darf zu dir in deiner Situation. Und du ermutigt wirst, dass wir so einen Gott haben. Einen anderen Gott gibt es zum Glück nicht. Ist ja auch schön, ne? Manchmal haben wir ja Vorstellungen, dass Gott irgendwie härter oder desinteressierter war. Zum Glück gibt es diesen Gott nicht. Dann dürfen wir unser Gottesbild verändern. Wir haben nur diesen wunderbaren einen Gott. Amen.